Freitag, 17.33 Uhr. Raststätte Medenbach an der A3 Richtung Frankfurt. Nach Ihnen, Frau Mallmann. Hey, für Sie immer noch Frau Becker, ja? Aber nicht mehr lange. Seid ihr da bloß nicht zu sicher, mein Lieber, sonst überlege ich es mir vielleicht noch mal. Wage es ja nicht, du. Nicht doch will. Hey, Sie. Siehst du, jetzt kriegen wir Ärger. Haben Sie das Schild draußen nicht gesehen? Schild? Welches Schild? Wir haben geschlossen. Ach, wirklich? Ja. Oh. Warum denn? Unsere Küche wird renoviert. Wenn Sie etwas essen wollen, fahren Sie ein paar Kilometer weiter. Wir wollten eigentlich nur einen Kaffee trinken. Einen Kaffee? Ja, bitte. Wir verkrümeln uns auch ganz schnell wieder, nicht wahr, Schnucki-Putzi? Aber sicher, mein Buttertörtchen. Ach, du meine Güte. Also gut, setzen Sie sich. Ich bringe Ihnen den Kaffee. Danke. Danke. Ich kann's noch gar nicht glauben. Wirst du nervös? Im Gegenteil, ich freue mich wie verrückt. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was mich erwartet. Der Typ ist Kriminalbeamter in den besten Jahren, hat lichtes Haar und bohrt nicht in der Nase. Ach, ich meine doch nicht dich, sondern die Feier morgen. Wieso? Ich hab dich in alles eingeweiht. Du hast mir nur erzählt, dass wir auf Burg Frankenstein heiraten. Nicht Frankenstein, sondern B. Blankenstein. Ach so, na dann bin ich ja beruhigt. Außerdem heiraten wir nicht auf der Burg selbst, sondern in der kleinen Schlosskapelle daneben. Genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Glaube mir, der Blick auf den Odenwald ist fantastisch. Du wirst begeistert sein. Aber Will, das bin ich doch jetzt schon. So, Ihr Kaffee. Ah, danke. Legen Sie das Geld einfach auf den Tisch. Ich räume dann später alles ab. In Ordnung. Und der Gasthof liegt in der Nähe des Schlosses? Ja, es kommen so viele Leute. Wir haben alles bis auf das letzte Zimmer ausgebucht. Das wundert mich gar nicht mit all deinen Kollegen und der Schulklasse. Was ist? Deine Klasse. Sag nicht, du hast es vergessen. Moment, das waren wie viele Schüler? 14 und zwei Kolleginnen. Das macht ja 16 Personen. Will, ich hab dir das schon vor Wochen... Was gibt's denn da zu kichern? Oh, fast wäre ich drauf reingefallen, du Hammel. Sorry, Karin, ich konnte einfach nicht anders. Mann, hab ich mich erschreckt. Siehst du, jetzt wirst du doch nervös. Ein wenig. Das vergeht. Sollen wir weiterfahren? Jetzt schon? Bitte, Will, jetzt will ich unbedingt den Gasthof sehen. Natürlich, Liebling, was immer du wünschst. Karin Becker hakte sich bei ihrem Bräutigam ein. Wieder stieg in ihr diese tiefe Vertrautheit auf, als würde sie den Mann, den sie morgen heiratete, schon seit Ewigkeiten kennen. Dabei dauerte ihre Beziehung erst wenige Monate an. Während eines Urlaubs im Bayerischen Wald hatte Karin den Kommissar kennengelernt und nie damit gerechnet, dass er ihr Leben innerhalb so kurzer Zeit auf den Kopf stellen würde. Ihre Zukunft, die noch vor kurzem ebenso geregelt wie ereignislos vor ihr gestanden hatte, glich nun einem unentdeckten Land, das sie mit Will erobern wollte. Sie würde ihre Arbeit aufgeben, ihre Heimatstadt verlassen und zu ihrer Liebe ziehen. Ohne Reue, ohne Zweifel und mit der festen Gewissheit, dass Will genau dasselbe jederzeit für sie tun würde. Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen ließ sie sich aus dem kleinen Lokal führen, in dem es nun völlig still geworden war. Bis auf die schweren Blätter des großen Deckenventilators, die einsam ihre Kreise zogen. Samstag, 9.44 Uhr, auf der A65 Richtung Odenwald. Frau Mehnert, ich muss mal. Ist das WC besetzt? Nein, das Wasser ist wieder leer. Na, stell dich doch an den Baum. Halt die Klappe, du Penner. Na, na, na, meine Herrschaften. Alex, du Rüpel. Das fahr ich nicht. Nicht zu glauben, dass die bald ihre Reifeprüfung ablegen. Alex! Keine Spur von Anstand besitzt diese missratene Jugend von heute. Ach, kommen Sie, Frau Kirst. Das war doch bei uns nicht anders. Vielleicht bei Ihnen. Bei mir herrschte noch Zucht und... Frau Mehnert? Ja, was ist denn, Harry? Da vorne ist die Ausfahrt. Endlich! Und wie lange dauert es jetzt noch? Ich schätze so eine Dreiviertelstunde. Hört ihr? In 45 Minuten sind wir da. Na toll, kann mir jemand einen Katheter legen? Der Fahrer lenkte den Bus von der Autobahn und bog am Ende der Ausfahrt in eine kleine, abschüssige Straße, die mitten durch den Odenwald führte. Der Nebel war hier viel dichter und schon bald glichen die Scheinwerfer der entgegenkommenden Fahrzeuge geisterhaften Augen, die aus dem Grau auftauchten, um an dem Bus vorbeizuhuschen. Harry fuhr nun sehr langsam, bremste intervallweise vor jeder Kurve. Bei der Geschwindigkeit brauchen wir bestimmt noch Stunden. Lassen Sie sich bloß nicht hetzen, Harry. Hä? Ich bin doch nicht lebensmüde. Hey, ich kenne einen geilen Witz. Oh nein, nicht schon wieder. Trifft eine Prinzessin einen Frosch, fragt die Prinzessin, muss ich dich jetzt küssen, sagt der Frosch. Alex! Scheiße, ich hab mir die Lippe aufgeschlagen. Das ist doch wohl... Hat sich sonst noch jemand verletzt? Nein, mir geht es gut. Okay. Es tut mir leid, ich musste bremsen. War da ein Tier? Keine Ahnung, was es war, aber es war ziemlich groß. Ein Hirsch? Noch größer. Wie bitte? Es ist gegen die Stoßstange geknallt und nach vorn geflogen. Was haben Sie vor? Na, was wohl? Ich setze den Bus rechts ran und sehe nach. Ich komme mit. Bitte, wenn Sie meinen. Ihr anderen bleibt hier, verstanden? Kann ich nicht mal schnell an Baum? Ja, gleich, Patrick, sobald wir zurück sind. Ach, super. Besser, Sie bleiben hinter mir, Frau Mehnert. Sie glauben, das Tier lebt noch? Man kann nie wissen. Wenn ich es verletzt habe, ist es vielleicht aggressiv. Mensch, der Nebel ist aber dicht geworden, was? Ja, und das in so kurzer Zeit. Es ist direkt vor uns. Vielleicht sollten wir zurück zum Bus und ein Stück vorfahren. Dann können die Scheinwerfer... Das hört sich aber gar nicht gut an. Warten Sie. Ich bin gleich zurück. Okay, in Ordnung. Harry? Sind Sie noch da? Ja, ich habe hier... Harry? Harry, haben Sie es gefunden? Ach, so ein Mist. Ich kann hier doch nicht nur dumm rumstehen. Harry? Harry, wo sind Sie denn, Herrgott, noch mal? Jutta Mehnert hielt inne. Sie war auf etwas Weiches, Glitschiges getreten. Eine schlimme Ahnung stieg in ihr auf. Und in ihrem Kopf hämmerte es immer wieder. Du hättest ihm nicht folgen sollen. Du hättest ihm nicht folgen sollen. Langsam, wie in Zeitlupe, senkte sie ihren Kopf und schaute nach unten. Die Lehrerin erstarrte, als wäre ein Blitz in ihren Körper gefahren. Unter ihrem Schuh quoll eine klumpige, rot-weiße Masse hervor, die sich aus dem Schädel des Busfahrers über den morgenfeuchten Waldboden verteilt hatte. Und noch bevor die Lehrerin auch nur einen Schritt zurücksetzen konnte, schwebte aus dem Nebel eine unfassbare, dunkle Scheußlichkeit auf sie zu. Ich werde dich aufschlitzen, du Miststück. Von Panik getrieben, warf sich Jutta herum, rannte zurück und spürte förmlich, wie sich das Ungeheuer von hinten ihrem Rücken näherte, um sie mit einem Hieb niederzustrecken. Schon tauchten die Scheinwerfer vor ihr auf. Doch als wolle das Schicksal jede Rettung verhindern, sah sie, dass die Türen des Busses geschlossen waren. Nein! Lass mich rein! Um Gottes Willen, lass mich rein! Jutta, was ist denn nur passiert? Mach die Tür zu! Schnell! Aber Kind, Sie sind ja... Schnell! Ist ja gut. Sehen Sie, schon passiert. Keiner verlässt den Bus. Niemand geht raus. Was war denn da draußen los? Es hat mich verfolgt. Es ist hinter mir her. Was ist hinter Ihnen her? Ein... Was, Jutta, was? Ein schwarzes Skelett! Ein schwarzes Skelett! Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte und es war schlau. Aus dem Dunkel griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Samstag, 10.28 Uhr, auf der A65 Richtung Odenwald. Da vorne steht es schon. Schloss Eck. Hier links, Bill. Wird gemacht. Achtung. Bin gespannt, wie die Zimmer sind. Achtung, Bill. Was denn? Bill, rechts. Wo? Rechtsverkehr! Mann, warum sag ich wohl die ganze Zeit Achtung, Bill? Ja, eben. Drück dich mal ein bisschen genauer aus. Das nächste Mal fahr ich, wenn es ein nächstes Mal gibt. Och, Sheila. Was kann ich dafür, dass die hier alle auf der falschen Seite fahren? Moment, Freunde. Sinclair? Hey, wo bleibt ihr? Na, du hast gut reden. Schließlich hatte eure Maschine keine Verspätung. Dann haut mal rein. Das Hotel ist einfach unglaublich. In spätestens 15 Minuten sind wir da. Dann bis gleich. Ahoi. War das Zuko? Ja, hatte Sehnsucht nach... Oh. Da, am Seitenrand liegt jemand. Ein Toter. Sieht ganz nach einem Unfall aus. Oh Gott, das viele Blut. Diese verdammten Raser. Wo ist das Unfallauto? Vielleicht schon abgeschleppt. Bevor das Opfer weggebracht wurde? Dann hat der Täter wohl Fahrerflucht begangen. Lasst uns schnell weiterfahren. Ja, hier stehen schon genug Gaffer rum. Wir ließen die Unfallstelle hinter uns und versuchten, das Gesehene zu verdrängen. Heute würde unser Freund Will Mallmann heiraten. Und es sollte ein Tag der Freude und des Glückes werden. Als wir einige Minuten später den Gasthof erreichten, dachte von uns bereits niemand mehr an den Toten. Mann, das ist ja irre. Will hatte mir schon am Telefon gesagt, dass der Gasthof toll gelegen ist. Seht euch diese Landschaft an. Ich schätze, die Burg erreicht man innerhalb einer halben Stunde zu Fuß. Bestimmt sogar. Also hier bleibe ich. Da seid ihr ja endlich. Hey! Zuko. Na, ist das ein toller Ausblick oder ist das ein toller Ausblick? Beides, Mann. Wo sind die anderen? Da drinnen, zusammen mit circa 4000 Deutschen, die mir alle erzählen, wie toll sie Japan finden. Japan? John, Bill! Hallo, da kommen Shao und Glenda. Das wurde aber auch Zeit. Shao! Komm, Sheila. Mann, schön, ich glaube, dich du kennst Glenda noch nicht. Ich freue mich auch. Sie kennenzulernen, Mrs. Connolly. Gleichfalls. Da drinnen scheint ja der Teufel los zu sein. Ja, die trinken hier schon vor der Hochzeit um die Wette. Na, dann bin ich ja richtig hier. Lasst uns reingehen, ja? Gute Idee. Und Shao, ach, Jane, warte mal einen Moment. Glenda? Ja, John? Ich glaube, ihr kennt euch noch gar nicht. Kann sein. Darf ich vorstellen, Glenda Perkins, meine Sekretärin, Jane Collins, meine Freundin. Ach, Sie sind das. Dass Sie das so schnell begriffen haben. Wie ich hörte, verdienen Sie Ihr Geld mit Kaffeekochen. Jane! Wie schön, dass John Ihnen von meinen Qualitäten erzählt hat. Seltsam, dass ich so wenig von Ihnen weiß. Hallo, Auszeit. Die besten Dinge verschweigt er eben. Zum Glück. Ich möchte ja nicht, dass Sie von Neid erblassen. Hört mal, ich wollte euch nur bekannt machen. Und das ist dir gelungen, mein Lieber. Und jetzt entschuldigt mich. Die Luft hier draußen ist plötzlich so stickig. Nehmen Sie ruhig die Vordertür. Glenda! Ach, und für später. Ich hätte ihn gerne schwarz. Also, ich... Was sollte denn das? Was denn? Na, das Gespräch gerade. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Kommen Sie nach. Ach, du liebe Zeit. Da habe ich ja wohl was angerichtet. John! Will! Mann, du alter Seeräuber, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich hatte schon Angst, dass ihr zu spät kommt. Eher wäre ich mit dem Fallschirm abgesprungen. Also viel Puffer hast du nicht mitgebracht, in 2 Stunden geht's schon los. Keine Sorge, ich brauche nicht lange. Du Glücklicher, Karin ist schon seit Ewigkeiten in der Maske. Sie ist gar nicht hier? Keine Ahnung, wo sie ist. Ich habe sie heute noch nicht zu Gesicht bekommen. Sag mal, wer sind denn all die Leute hier? Nur die engste Verwandtschaft. Ja, klar. Mal im Ernst, die meisten gehen nach der Hochzeit wieder. Heute Abend wird's überschaubarer. Wie sieht das Programm eigentlich aus? Also, in 1,5 Stunden fahren wir gemeinsam hoch zum Schloss. Mit dem Wagen sind es nur wenige Minuten. Habe ich mir schon gedacht. Dann warten wir, bis Karin mit der Kutsche eintrifft. Oh. Du sagst es. Tja. Und dann gehen wir in die Schlosskapelle, heiraten und feiern durch. Mann, das hört sich ja nach einer wahren Traumhochzeit an. Hoffentlich. John? Hier, Jane. Wir haben Zimmer 26. Ich gehe schon mal rauf und mach mich fertig. Ich komme mit dir. Ist nicht nötig. Bis später. Oh, hat das Pärchen einen Streit? Und dabei bin ich völlig unschuldig. Natürlich. Was meinst du, ob ich ihr nachgehen soll? Nein, sie hat dir die Zimmernummer nur gesagt, weil du so neugierig geguckt hast. Oh weia, dann drück mir mal die Daumen. Keine Sorge, ich nehme dich auch mit einem blauen Auge als Trauzeugen. Bin gespannt, ob's bei einem bleibt. Doch nicht. Mist! Was ist denn? Mein Handy funktioniert auch nicht. Aber das kann doch gar nicht sein. Dann wären ja alle kaputt. Vielleicht liegt es am Nebel. Seht nur, er wird immer dichter. Das ist doch gequirlte Scheiße. Patrick! Frau Mehnert, sind Sie absolut sicher, dass Harry tot ist? Ja. Du hättest ihn sehen sollen. Oh mein Gott. Kann einer von euch Bus fahren? Was soll die Frage? Ich meine das ernst. Wir müssen irgendetwas unternehmen. Da hat sie recht. Wenn keiner von euch das Teil fahren kann, müssen wir aussteigen und Hilfe holen. Nein! Keiner verlässt den Bus! Aber Frau Mehnert, hier rumzusitzen, bringt doch auch nichts. Ich sagte, keiner verlässt den Bus! Wir müssen ja nicht alle zusammengehen. Genau. Ich gehe mit Alex. Sagt wer? Ihr setzt keinen Fuß nach draußen oder das Skelett wird euch holen. Aber Jutta, hören Sie doch nur, was Sie da sagen. Ich sage die Wahrheit. Frau Mehnert, ich sterbe doch so oder so. Was meinst du damit? Entweder holt mich das schwarze Skelett oder meine Blase platzt. Ich muss nämlich immer noch. Ihr glaubt mir nicht, was? Naja, so würde ich es nicht ausdrücken, aber... Also gut. Komm, Alex. Aber lass die Tür auf. Natürlich. Was ist? Warum gehst du nicht weiter? Lach nicht, aber ich kann den Boden nicht mehr sehen. Was? Wegen des Nebels? Keine Ahnung. Uschi, gib mir mal den Regenschirm. Hier. Was hast denn du vor? Ich schmeiß ihn raus. Warum? Wirst du gleich sehen. Und hepp. Kein Aufprall. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Vielleicht stehen wir auf hohem Gras. Hier, nimm meine Lunchbox. Die scheppert auf jeden Fall. Okay, gib her. So, und raus damit. Was zum Teufel soll denn der Scheiß? Zurück! Ah! Zurück! Mach die Tür zu! Seht, da draußen! Doch, weg von der Tür! Ah! Die Tür ist zu. Patrick, bist du verletzt? Nur ein Kratzer, ist nicht schlimm. Und? Glaubt ihr mir jetzt? Das kann doch alles nicht wahr sein. Das träume ich doch nur. Ich will nach Hause. Ab jetzt berührt keiner mehr die Tür. Keiner. Habt ihr verstanden? Sind wir jetzt beim Militär oder was? Ruhig, Laura. Frau Kirst hat völlig recht. Dieses Wesen da draußen wartet nur darauf, dass wir einen Fehler machen. Aber was will es denn von uns? Ich schätze, das werden wir noch früh genug erfahren. Und, wie sehe ich aus? Darling, ich bekomme ja Gelüste. Ach ja? Und auf wen? Bitte, Jane, hör auf. Glenda ist meine Sekretärin, nicht mehr und nicht weniger. Und warum hat sie sich dann so affig benommen? Die blöde Kuh. Also du weißt ja nun auch nicht gerade die Höflichkeit in Person. Nehmen Sie ruhig die Vordertür. Ich möchte gern wissen, was sie damit gemeint hat. Nichts hat sie gemeint. Und jetzt vertrag dich mit ihr. Mit dieser Person? Okay, dann kratz ihr die Augen aus. Darf ich jetzt ins Bad? Von mir aus. Hier, stell dich so lange ans offene Fenster und kühl dich ab. Wenn du meinst. Nehmen Sie ruhig die Vordertür, dämliche Zicke. Ich kann dich fluchen hören, Schatz. Na und? Soll erst mal ein paar Kilo abnehmen, die alte Heuschrecke. Was ist? Ich glaube, ich habe was gesehen. Was denn? Siehst du die große Wolke da draußen? Ja. Für einen Moment hatte ich den Eindruck, dass sich darin etwas bewegt. Etwas? Vielleicht war es auch nur ein Schwarm Vögel. Jane, du erschreckst dich doch nicht vor ein paar Vögeln. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich war es nichts. Mein Kreuz ist völlig kalt. Siehst du? Falscher Alarm. Oder die Wolke ist zu weit entfernt. Nein, John, da war nichts. Bist du dir sicher? Ja, so gut wie. Ich sollte vielleicht doch meine Waffen mitnehmen. In die Kirche? Nur weil mir meine Augen einen Streich gespielt haben? Also gut, aber das Kreuz behalte ich an. Das machst du doch sowieso. Und jetzt zurück ins Bad. Zu Befehl. Nachdem John im Bad verschwunden war, blickte Jane wieder aus dem Fenster und beobachtete die Wolke, die nun völlig ruhig ihre Bahn zog. Nein, sagte sich die Detektivin, die Erscheinung vorhin war bestimmt nur Einbildung gewesen. Innerlich war sie jetzt froh, John nicht erzählt zu haben, was genau sie in der Wolke zu sehen geglaubt hatte. Ein Bus, sowas Verrücktes. In Ordnung, Frau Kirst? Haben Sie sich die Schulter geprellt? Nein, ich... Frau Mehnert, bitte holen Sie aus meiner Tasche das kleine Döschen mit den Pillen. Oh mein Gott, ist etwas mit Ihrem Herzen? Nichts Schlimmes, ich brauche nur meine Medizin. Die Kinder müssen das nicht mitkriegen. In Ordnung. Hier, nehmen Sie. Danke. Geht's? Ja, schon besser. Hatten Sie diese Anfälle schon vorher? Ja, aber nicht so stark. Ah! Was ist? Da vorne! Ah! Ein Skelett! Ein riesiges Skelett! Es kommt zurück! Ruhig, Leute! Bleibt ruhig sitzen! Was hat es vor? Sowas darf es doch einfach nicht geben! Auf den Boden! Werft euch auf den Boden! Oh Gott! Lass es aufhören! Lass es aufhören! Es ist weg! Es ist weg! Was zum Henker sollte das? Gute Frage. Hey, etwas ist anders. Sehen Sie die Wand? Er hat recht. Die Farbe. Sie glänzt. Das Dach auch. Was hat das zu bedeuten? Werden wir bald wissen. Was hast du vor? Nichts weiter. Ich halte nur meinen Stift an die Wand. Sei bloß vorsichtig. Ah! Hab ich's mir doch gedacht. Was denn? Die Karosserie steht unter einer Art Starkstrom. Schauen Sie sich nur mal den Stift an. Die Spitze ist völlig verkohlt. Dann sind wir also Gefangene. Okay. Am besten, wir setzen uns alle in die Mitte. In Ordnung. Kommt. Ja. Jutta. Was ist? Ich kriege keine Luft mehr. Was? Mein Herz. Hier. Nehmen Sie noch eine Pille. Nein. Ich brauche... Ah! Was ist denn jetzt schon wieder? Wir fallen! Ah! Es geht runter! Haltet euch gut fest! Ah! Festhalten! Ah! Wir hatten uns auf mehrere Wagen verteilt und trafen pünktlich um 13.30 Uhr im Schlosshof ein. Die Kapelle lag neben dem Westflügel des imposanten Gemäuers. Der Priester erwartete Will bereits, klärte mit ihm ein letztes Mal den Ablauf der Zeremonie und verschwand dann durch eine Seitentür in der kleinen Kirche. Für Will liefen die letzten Minuten als ungebundener Mann und er kam mir vor wie ein Schulkind vor einer Klassenarbeit. Will, jetzt hör doch mal mit der Hin- und Herrennerei auf. Ich werde selbst noch ganz nervös. Was mache ich, wenn sie nicht kommt? Sie wird kommen, Will. Hast du die Ringe? Welche Ringe? Okay, okay, ich kann dich nicht mehr auf den Arm nehmen. Ich hab sie. Hier. Gut, das ist gut. Brauchst du eine mit? Will, ich denke, du hast aufgehört. Was glaubst du, wie egal mir das im Moment ist? Dann denk wenigstens an deinen Atem. Schließlich wirst du Karin gleich küssen. Mist, der Kuss. Wieso Mist? Ich hab's vergessen, ich hab's bestimmt vergessen. Hey, wonach suchst du denn da? Puh, ich hab's doch nicht vergessen. Was ist das? Atemspray. Du liebe Zeit. Sie kommt. Dann sei doch froh. Oh Gott, da, sie kommt wirklich. Bitte lass mich los, was soll Kari nur von dir denken? Eine weiße, mit Blumensträußen geschmückte Kutsche bog um die Ecke, steuerte auf die Kapelle zu und hielt auf dem kleinen Platz vor dem Eingang. Der Kutscher stieg ab, öffnete die kleine Tür und reichte der Braut die Hand. Als Karin aus dem Wagen stieg, fiel Wills Kinnlade sprichwörtlich runter. Sie sah bezaubernd aus, trug ein langes Brautkleid aus blütenweißem Satinstoff, der am Ausschnitt und an den Ärmeln mit Seidenspitze abgesetzt war. In der linken hielt sie einen prächtigen Strauß aus Herbstblumen und ihr langes Haar war zu Locken gedreht und fiel an beiden Seiten bis auf die Schultern. Wills Nervosität schien wie weggeblasen. Stolz wie ein König nahm er seine Braut in Empfang und schritt mit ihr Arm in Arm Richtung Kirche. Die Hochzeit konnte beginnen. Bist du soweit, Gisela? Gleich, Erich. Es fehlen nur noch ein paar Gedecke. Hast du die Braut schon gesehen? Nein. Sie hat sich im Dorf schminken lassen. Der Herr Mallmann war vielleicht aufgeregt. Du hast ihm doch wohl nicht deinen Selbstgebrannten zu trinken gegeben. Na, was denkst du eigentlich von mir? Na, dann ist es ja gut. Und jetzt lass mich weiterarbeiten. Der Herr Mallmann hat gesagt, dass alle nach der Trauung sofort zurückkommen würden. Wir haben noch genug Zeit. Kein Grund, sich auf die faule Haut zu legen. Liegt der Teppich schon? Nein. Na, dann geh und roll ihn aus. Bin ja schon weg. Hm? Was ist los? Guck mal raus. Oh, so ein Glück. Ist der Bus mit der Schulklasse doch noch gekommen? Den habe ich gar nicht kommen hören. Und? Steht vermutlich schon länger da. Warum steigen die denn nicht aus? Was weiß ich. Vielleicht klemmt die Tür. Na, da können sie sowieso nicht stehen bleiben. Erich Gehrmann, der Besitzer vom Schlosseck, verließ den liebevoll geschmückten Festsaal und trat nach draußen, wo der Bus immer noch unbewegt stand. Hey, sieh da! Einige der Schüler schraken hoch, sahen den Mann auf den Bus zukommen. Da kommt jemand! Wir müssen ihn warnen! Ihr könnt hier nicht parken! Herrschaftszeiten, was ist denn da drinnen los? Warum kommt ihr nicht raus? Was soll das Gebrüll? Der Mann verstand die Warnungen der Schüler nicht. Im Gegenteil, er streckte seine Hand aus, um den Türknopf zu drücken. Keine Angst, ich mach euch die Tür auf. Explosionsartig raste der Schmerz durch seinen Körper. Mit einem Ruck löste sich Erich Gehrmann von dem Bus, hielt sich seinen wie tot herunterhängenden rechten Arm, dessen Finger plötzlich zu schrumpeln begannen. Ja, die Haut zog sich zusammen, die Nägel bröckelten ab. Es schien, als würde seine Hand die Flüssigkeit entzogen und der schreckliche Auflösungsprozess schritt weiter voran. Der Unterarm nahm eine bräunliche Farbe an, die sich rasch weiter ausbreitete. Die Haut knisterte wie altes Zeitungspapier, der ganze Arm faulte regelrecht ab und fiel zu Boden wie welkes Herbstlaub. Zurück blieb nur der Stumpf, aus dem kein Tropfen Blut drang. Verstört und unter Schock taumelte Erich zurück zum Gasthof, als seine Frau in der Eingangspforte erschien. Oh, Erich! Gisela! Mein Arm! Ich. Erich! Um Gottes Willen, was ist los mit dir, Erich? Erich! Will Mallmann, möchtest du die hier anwesende Karin Becker zu deiner dir angetrauten Ehefrau nehmen, sie lieben, sie ehren und schützen in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheide, dann antworte jetzt mit Ja. Ja. Karin Becker, möchtest du den hier anwesenden Will Mallmann zu deinem dir angetrauten Ehemann nehmen, ihn lieben, ihn ehren und schützen in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheide, dann antworte jetzt mit Ja. Ja. Die Ringe bitte. Der Große ist für dich. Die Klappe. Großer Gott, siehe hinab auf dieses Paar und segne es. Denn was du zusammengefügt, das soll der Mensch nicht scheiden. Kraft meines Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Es war eine Bilderbuchtrauung. Der Pfarrer sprach seinen letzten Segen, gratulierte den frisch Vermählten und schloss die Messe. Die beiden Malmanns drehten sich um und gingen aufrecht an den Bänken vorbei auf das Portal zu, das zwei Messdiener in diesem Moment öffneten. Jane und ich folgten dem Paar und hinter uns formierten sich die anderen Gäste. Gemessen schritten wir dem Ausgang entgegen. Ich lächelte, freute mich für Karin und Will. Das Tageslicht, das durch die geöffnete Pforte nach innen fiel, schien beide in ihrem neuen Leben willkommen zu heißen. Frische Luft schlug uns entgegen, als wir aus der Kapelle auf den kleinen Vorhof traten. Meine rechte rutschte in die Außentasche meines Anzugs, in der sich etwas Reis befand. Schließlich wollte ich meinen Freund nicht ohne... Karin! Nichts hatte uns gewarnt. Ein Schatten. Das kurze Aufblitzen der Sense. Etwas Entsetzliches war über uns hinweggefegt und sofort wieder verschwunden. Im ersten Moment begriff niemand, was geschehen war. Und dann sah ich Will, der den zusammensackenden Körper seiner Frau auffing und vorsichtig auf den Boden legte. Ihr Gesicht war kalkweiß, von furchtbaren Schmerzen verzerrt. Will sah den roten Fleck, der sich rasch auf dem Hochzeitskleid ausbreitete, verstand nicht, woher das Blut kam. Verwirrt glitt sein Blick über Karins zitternden Leib. Und dann entdeckte er die schreckliche Wunde. Er wusste sofort, dass es keine Rettung mehr gab. Oh, nein, nein, nein! Was? Ganz ruhig, Liebling. Du darfst jetzt nicht reden. Es wird alles gut. Mir ist so kalt. Ich bin bei dir. Oh Gott. Ich halte dich. Ja? Ich kann dich nicht sehen. Hier, Karin. Ich bin bei dir. Lass mich nicht allein, Will. Karin. Es tut so weh. Karin. Karin! Sie atmet nicht mehr. Warum atmet sie nicht mehr? Wir alle waren unfähig, uns zu rühren. Will starrte in Karins blasses Gesicht, als wartete er darauf, dass sie die Augen wieder öffnete, dass sie wie aus einem Schlaf erwachte. Doch ihre Augen würden sich nie wieder öffnen. Sie war tot. Mein Freund stand auf, trug seine Frau auf den Armen. Ich wollte zu ihm, legte meine Hand auf seine Schulter, doch er wies mich mit einer schroffen Bewegung ab. Allein und mit versteinerter Miene schritt er auf die Kirche zu und verschwand hinter der Pforte. Minutenlang geschah nichts. Dann drang ein Schrei aus dem Inneren des Gotteshauses, der uns allen eine Gänsehaut über den Rücken trieb. Mein Gott, John. Lass ihn, Jane, lass ihn. Aber wir können doch nicht einfach nur hier rumstehen. Nein, wir müssen die Leute von hier wegbringen. Die Leute? Ja, und dann müssen wir uns um Will kümmern. Warum sollen wir die Leute wegschicken? Weil es vielleicht noch nicht vorbei ist, Jane. Weil es vielleicht noch nicht vorbei ist. John? Er ist immer noch da drin. Mach dir keine Sorgen. Will ist in guten Händen. Die Polizisten hier sind seine Kollegen. Wenn ich doch nur wüsste, wo der schwarze Tod das nächste Mal zuschlagen wird. John, du kannst nicht überall sein. Wir können von Glück reden, dass die meisten Gäste schon abgefahren sind. Ja, du hast recht. Es ist nur... Herr Sinclair? Ja? Frank Platten, mein Name. Will und ich arbeiten in einer Abteilung. Will hat mir schon von Ihnen erzählt. Oh, gut. Das erleichtert alles. Wie geht es ihm? Er steht unter Schock, redet mit niemandem. Soll ich es mal versuchen? Später vielleicht. Hören Sie, haben Sie eine Ahnung, was hier passiert ist? So ungefähr, ja. Hat Karins Tod etwas mit dem Fall im Spessart zu tun? Will hat ihn davon berichtet? Er ist mein Freund. Was genau hat er Ihnen erzählt? Eine ganze Menge. Er sagte, ein Geist wäre dort entfesselt worden. Ein mächtiges, gefährliches Wesen, das sich der schwarze Tod nennt. Und? Nun, ich weiß zwar, dass Will mich nicht belügt, aber ich habe meine Zweifel an der Geschichte. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es tatsächlich dieser Dämon war, der Karin ermordet hat? Das kann ich doch unmöglich meinen Kollegen erzählen. Dann lassen Sie sich etwas einfallen. Es ist die Wahrheit. Die Wahrheit? Ja, und ich gehe davon aus, dass der schwarze Tod erneut zuschlagen wird, vermutlich noch heute. Wir sollten also so schnell wie möglich verschwinden, sonst befinden sich alle hier in Lebensgefahr. Verdammt. Also gut, ich wollte Will sowieso wegbringen. Er braucht jetzt Ruhe. Wollen Sie zum Gasthof? Ich denke, das wäre das Beste. Gut, meine Freunde und ich kommen mit. In Ordnung. Wir treffen uns draußen bei den Wagen. Wir fuhren mit zwei Wagen. Der schmale Weg mit seinen engen Kurven ließ nur Schritttempo zu. Bill, der dicht hinter mir fuhr, hatte die Frauen mitgenommen. Bei mir saßen Kommissar Platten, Suko und Will, der apathisch ins Leere starrte. Sie machen sich Sorgen um ihn, nicht wahr? Natürlich. Irgendwie fühle ich mich mitverantwortlich für seinen Zustand. Das brauchst du nicht, John. Niemand hätte etwas gegen diesen heimtückischen Anschlag unternehmen können. Ach, ich weiß nicht. Woher soll dieser schwarze Tod eigentlich kommen? Aus einer anderen Welt. Einer Dimension des Bösen. Aus der Hölle? Aus einer Hölle. Dann gibt es mehrere? Haben Sie eine Ahnung? Die Wesen aus dem Schattenreich legen keinen großen Wert auf Publicity. Auch der schwarze Tod agiert fast immer im Hintergrund. Bis heute. Ich begann dieses Scheusal zu unterschätzen und das war ein Fehler. Ich bin mir sicher, dass wir seine wahre Macht nicht einmal annähernd zu spüren bekommen haben. Da vorne ist der Gasthof, John. Was ist? Warum fahren Sie nicht weiter? Da stimmt was nicht. Was meinst du? Seht ihr den Bus? Ja. Und? Da sind Leute drin. Vielleicht sind sie gerade erst gekommen. Und warum steigen sie da nicht aus? Mir gefällt das Ganze nicht. Was haben Sie vor? Ich will nachsehen, was da nicht in Ordnung ist. Ich komme mit dir. Und was mache ich? Bitte passen Sie auf Will auf. Ich komme zurück, sobald die Luft rein ist. Einverstanden. Da vorne kommt Bill. Was ist los? Das weiß ich noch nicht. Vor dem Gasthof steht ein vollbesetzter Bus. Unfreiwillig? Könnte sein. Suko und ich sehen uns die Sache mal an. Mach das. Wir halten so lange die Augen offen. Bis später. Es ist alles ruhig. Zu ruhig für meinen Geschmack. Reagiert dein Kreuz? Bis jetzt noch nicht. Da! Die Leute im Bus haben uns entdeckt. Sie winken uns zu. Nein! Sie wollen, dass wir wegbleiben. Du hast recht, aber warum nur? John! Was? Da liegt ein Mann! Verdammt! Oh mein Gott! Sieh dir seine Schulter an! Sie ist bis zur Brust regelrecht weggefault. Er ist tot, nicht wahr? Ja. Was geht hier nur vor, John? Hörst du das? Das kommt aus dem Gasthof. Komm! Oh Gott, Erich. Ganz ruhig, es ist ja alles vorbei. John, er ist tot. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Erich ist tot. Es hat keinen Zweck, John. Sie versteht dich nicht. Was auch immer hier geschehen ist, es wird Zeit, dass wir uns bewaffnen. Das denke ich auch. Wo ist dein Koffer? Auf meinem Zimmer. Dann geh hoch und hol ihn. Ich bleibe so lange bei der Frau. Bin schon unterwegs. Während ich die Treppe hinaufeilte, überschlugen sich meine Gedanken. Dieses Schreckensszenario roch nach einer Falle und ich fürchtete genau das zu tun, was mein Erzfeind von mir erwartete. Hastig schloss ich mein Zimmer auf, rannte zum Schrank und öffnete die Türen. Ich bekam den Schock meines Lebens. Mein Koffer war verschwunden. John, was ist los? Wo sind die Waffen? Nicht mehr da. Was? Der Koffer ist weg. Wie weg? Er ist nicht mehr in meinem Schrank. Bist du denn sicher, dass du ihn dort... Natürlich bin ich sicher. Ich hatte den ganzen Schrank weißmagisch verriegelt. Dann kann ihn kein Dämon genommen haben. Sei denn, es war ein sehr mächtiger Dämon. Der schwarze Tod. Ja, und er ist meinetwegen gekommen. Hey, warte auf mich. Nein, Suko. Du hast keine Waffen und jemand muss bei der Frau bleiben. Ich werde dich nicht alleine lassen. Das tust du doch nicht. Im Gegenteil, vielleicht brauche ich dich als Rückendeckung. Suko, bitte. Okay, ich lasse dich nicht aus den Augen. Danke, Kumpel. Ich drehte mich um, durchschritt die Eingangstür und sah meinen Todfeind. Der schwarze Tod hatte sich wie ein mächtiges Denkmal des Schreckens vor dem Bus aufgebaut. Seine Sense schimmerte grell im Sonnenlicht. Seine rotglühenden Augen funkelten mich böse an und in seiner Rechten hielt er meinen Koffer. Na, Geisterjäger, den würdest du jetzt gerne haben, was? Wie armselig! Jetzt musst du schon Koffer klauen. Lustig, Sinclair, lustig. Kannst du auch hierüber lachen? Der schwarze Tod warf den Koffer mit einer lässigen Handbewegung über die Schulter. Im hohen Bogen flog er in den angrenzenden Wald. Und damit waren meine Waffen für mich unerreichbar geworden. Du ahnst gar nicht, wie sehr ich mich auf diese Begegnung gefreut habe. In Will Malmann tobte der Hass. Mit dem Auftauchen des schwarzen Todes war der Kommissar aus seiner Lethargie erwacht. Diese Ausgeburt der Hölle hatte ihm das Wichtigste in seinem Leben genommen. Und jetzt baute sie sich wenige Meter vor ihm mit einem widerwärtigen Grinsen auf, um noch mehr Leid zu verursachen, noch mehr Menschen ins Unglück zu stürzen. Will ballte seine Hände zu Fäusten, seine Wangenmuskeln zuckten. Frank Platten bemerkte die Veränderung nicht, die sich im Inneren seines Freundes vollzog. Er war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, starrte mit großen Augen auf das Monstrum, dessen Anblick sein Fassungsvermögen zu übersteigen drohte. Das kann es doch nicht. Sowas gibt es doch gar nicht. Sowas darf es doch gar nicht. Es tut mir leid, Frank. Aber ich muss dieses Ungeheuer stoppen. Und daran wird mich niemand hindern. Auch du nicht. Ach du Scheiße. Mhm. Genau dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Ist das da vorne der schwarze Tod? Ja. Oh mein Gott. Was sollen wir jetzt machen? Abwarten. Abwarten? Zuko und John sind da drin. Ruhig, Schau. Noch wissen wir nicht, was der schwarze Tod vorhat. Außerdem haben wir keine Waffen bei uns. Hey, seht mal, Will Malmann steigt aus dem Wagen. Ups. Was hat er denn vor? Er schleicht in den Wald. Das sieht nicht gut aus, Bill. Ob er den schwarzen Tod angreifen will? Bestimmt. In seinem Zustand würde er es sogar mit bloßen Händen versuchen. Ihr müsst ihm hinterher. Können wir euch alleine lassen? Keine Sorge. Ich setze mich ans Steuer und fahre los, wenn es gefährlich wird. Alles klar, Schau. Seid vorsichtig. Ich krieg dich, du Scheusal. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Will, warte! Was? Will, so bleib doch endlich stehen! Nein, du wirst mich nicht aufhalten. Ich will doch nur mit dir reden, Mann! Komm mir nicht zu nah! Du kannst gegen diesen Dämon nichts ausrichten, Will. Wenn du noch näher kommst, schlag ich zu. Aber wie willst du denn gegen den schwarzen Tod kämpfen? Wie? Ha! Ich werde mich auf ihn stürzen und sein schwarzes Genick zertrümmern. Will, du solltest dich selbst reden hören. Bleib weg! Der schwarze Tod ist zu stark für dich. Noch einen Schritt und ich... Umdrehen will! Was? Also, das nenne ich Teamwork. Mann, kannst du dich gut ranschleichen. Was machen wir jetzt mit ihm? Entweder nehmen wir ihn mit zurück oder... Ich glaube, ich spinne. Sag mal, ist es das, was ich denke? Mit Sicherheit. Dann komm, los! Was willst du von mir? Dass du näher kommst, Sinclair. Nicht nötig. Ich verstehe dich von hier aus ganz gut. Komm her. Sofort. Warum sollte ich? Eine unsichtbare Kraft hatte die ganze Seite des Busses aufgerissen, als wäre sie aus Pappe gewesen. Die Insassen schrien auf, drängten zurück, als der Dämon mit seiner Knochenhand in das Innere griff und blitzschnell zupackte. Eine junge Frau konnte der riesigen Klaue nicht mehr ausweichen. Der schwarze Tod zerrte das Mädchen aus dem Bus und warf es vor sich auf den Boden. Bitte nicht! Soll ich sie aufschlitzen? Nein, warte, ich komme zu dir. Wie schwach du doch bist. Okay, ich bin hier. Lass das Mädchen gehen. Erst nimmst du dein verdammtes Kreuz ab. Dann bin ich wehrlos. Was du nicht sagst. Du willst es nicht einmal zu einem Kampf kommen lassen? Das Kreuz runter. Oder die Kleine stirbt. Schon gut, schon gut. Ich nehme es ab. Das ist das Ende, schoss es mir durch den Kopf. Der schwarze Tod hatte mich in der Hand. Ich griff hinter meinen Hals, öffnete den Verschluss meiner Kette. Mit zitternden Fingern nahm ich mein Kreuz ab, war bereit, es wegzuwerfen, um der jungen Frau das Leben zu retten. Da sah ich aus den Augenwinkeln, wie eine Gestalt aus dem Wald schlich, um sich hinter dem Bus zu verstecken. Es war Bill. Was ist jetzt, Sinclair? Mach schon! Ja, ja, schon gut. Ich werfe es weg. Ja. Ich warf meine stärkste Waffe hinter mich in der Hoffnung, dass sie nahe dem Eingang des Gasthofs landete. Jetzt war ich völlig wehrlos. Okay, schwarzer Tod. Du hast gewonnen. Lass die Frau gehen. Was interessiert mich das Weibsfeld? Hier geht es um dich. Und jetzt bereite dich darauf vor, deinem Schöpfer zu begegnen. Der Dämon hob seine Sense. Das Mädchen war außer Gefahr. Wenn meine Freunde jetzt nicht losschlugen, war ich verloren. Stirb, Sinclair! Was? Die Silberkugel hatte die Sense getroffen. Die mächtige Klinge war nur wenige Zentimeter neben mir in den Boden gefahren. Wutentbrannt blickte der schwarze Tod nach links und sah Bill. Du! Jane, schieß! Wer zum Teufel ist... Plötzlich tauchte Jane von der anderen Seite des Busses auf. Die Silberkugeln konnten den schwarzen Tod zwar nicht ernsthaft verletzen, aber der Dämon war für eine Sekunde verwirrt. Und in dieser Sekunde stürzte Zuko aus dem Gasthof. Hier, John, dein Kreuz! Ja. Oh, weiche, Dämon! Ja. Michael! Gabriel! Erzähl! Uriel! Ist er weg? Ja. Ja. Sieht so aus. John, bist du... Ja. Alles in Ordnung. Und das Mädchen? Mir geht es gut. Bill, Jane, wo habt ihr die Waffen her? Wie soll ich sagen? Die sind uns regelrecht vor die Füße gefallen. Was? Ja. Der Koffer kam sprichwörtlich aus heiterem Himmel dahergeflogen. Oh Mann. John, meinst du, wir haben den schwarzen Tod? Nein, Bill. Bestimmt nicht. Hey. Seht nur, die Leute kommen aus dem Bus. Wir brauchen hier dringend einen Arzt. Eine Stunde später waren die Ärzte eingetroffen. Sie kümmerten sich um die Wirtin und um Elfie Kirst, die einen Herzinfarkt erlitten hatte und mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Währenddessen saßen wir in der Gaststube. Auch Will war bei uns. Er sprach nicht, schaute nur traurig zu Boden. In diesem Moment konnten wir nichts anderes tun, als ihm zu zeigen, dass wir für ihn da waren. Irgendwann stand Will auf. Er schaute uns an, nickte und verließ den Gasthof. Niemand fragte ihn nach seinem Ziel. Wir wussten, dass er Abschied nehmen wollte. Abschied von seiner geliebten Frau.